steh ich dein Hirn ganz fest, bevor ich jetzt in Scheiben schneide und dann ganz alleine essen. Ich weiß, du denkst, ich wär voll komisch, nimm dich ganz, nur ein bisschen dämonisch. Ich schreib ein Buch, das heißt Harris Platter und ist tot zum Hades. Mal sehen, was da für mich am Start ist, heute ist auf dem Morgen Arbeit. Setz dich durch diesen Dickschädel, hat ihn zu brutal, ich geh mal fick mit. Du hörst dir diesen Unsinn an und stehst da wie ein gekoster Pudel. Doch ich bin so geil, man, mir schießt den Staub aus meiner Not. Ich mach nur das, was mir gefällt und hab ich keinen Bock auf Rap. Leute starren auf dein Genital, als wär's aus Diamant. Und der Moment ist echt genial, so wie ich Typen wie die Atombombe erfand. Hast du Lust zu fressen? Ja, dann fährt den Fetter. Setz dein Dickschädel durch, Mann, ich bin Splatter. Setz ihn durch, setz ihn durch. Setz ihn durch, diesen Dickschädel. Setz ihn durch. Setz ihn durch. Da liegt ein toter Mensch in unserem Haus. Oh, hey, wie kommt der denn hier rein?